In der Sowjetunion ist erstmals öffentlich bestätigt worden, dass es im September 1957 in einer Atomwaffenfabrik im Ural eine schwere Explosion gegeben hat. Der Unfall habe eine rund 100 Kilometer lange und mehrere Kilometer breite radioaktive Spur hinterlassen, meldete heute die amtliche Nachrichtenagentur TASS. Über 10.000 Menschen seien evakuiert worden. Auch heute seien noch große Gebiete um die Stadt Kassli verseucht, hieß es in dem Bericht. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Kozian. Wie sagte doch Egon Bahr heute früh bei uns? Wenn Sie das System in Ungarn ändern, bleiben Ungarn übrig. Wenn Sie das System der DDR ändern, bleiben Deutsche übrig. Das heißt, dem Staat fehlt die nationale Identität. Das rechte Wort zu dieser Stunde zwischen dem 17. und dem 16. Juni, jenes das so deutsche Datum, dieses der Tag, an dem 300.000 Menschen mit einem Trauerakt in Budapest ehrenvoll Abschied von Imre Nagy nahmen, der vor 31 Jahren von den Stalinisten als Hochverräter hingerichtet worden war, wie man den politischen Mord damals nannte. Heute, am Tage 1 nach dem Ereignis Gorbatschow in der Bundesrepublik, kommen wir dennoch nicht von ihm los, denn 4 Stunden lang würdigte der Bundestag nach einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl diesen Besuch. Aus Bonn, Dieter Kopp. Gemeinsamkeit war Trumpf heute im Bundestag. Der Besuch des sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow hatte die streitenden Parteien zusammengeführt und sie daran erinnert, dass der Erfolg der deutsch-sowjetischen Aussöhnung viele Väter hat. Einer von ihnen, Willy Brandt, wurde heute im Plenum mit besonders viel Lob bedacht, auch aus den Reihen der Union, die seine Ostpolitik einst mit so viel Engagement bekämpft hatte. Eingeleitet wurde die Sitzung mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Kohl, in der die gemeinsame deutsch-sowjetische Erklärung als das wichtigste Ergebnis des Gorbatschow-Besuches gewürdigt wurde. In ihr bekennen sich beide Seiten gemeinsam zu Grundsätzen, die für ein friedliches Miteinander der Länder und Völker, so Kohl, unerlässlich sind. Der Kanzler zählte auf. Der Mensch in seiner Würde und mit seinen Rechten und die Sorge für das Überleben der Menschheit müssen im Mittelpunkt der Politik stehen. Jeder Krieg, ob nuklear oder konventionell, muss verhindert und der Frieden erhalten und gestaltet werden. Das Recht aller Völker und Staaten, ihr Schicksal frei zu bestimmen und ihre Beziehung zueinander auf der Grundlage des Völkerrechts souverän zu gestalten, muss sichergestellt werden. Der Vorrang des Völkerrechts in der inneren und internationalen Politik muss gewährleistet werden. Nationalen Minderheiten mit ihrer Kultur gebührt Schutz. Und nicht zuletzt, das Selbstbestimmungsrecht der Völker muss geachtet, die Menschenrechte müssen verwirklicht werden. Dass jetzt die Sowjetunion mit uns gemeinsam diese Grundsätze zum Programm erhebe, das sei in der Tat ein Politikum, erklärte Kohl. Willy Brandt sprach anschließend von einer doppelt positiven Bilanz des Gorbatschow-Besuchs. Eine Philosophie für die Überwindung der europäischen Teilung sei formuliert worden. Wichtiger als der Wortglanz von Prinzipien sei aber, was daraus gemacht werde, sagte Brandt. Der frühere Kanzler erinnerte an den mit Emotionen beladenen Kampf um die Ostverträge und erklärte dann: Heute wird wohl den allermeisten klar sein, ohne unseren Beitrag, ohne unsere Ostpolitik keine Überwindung des Kalten Krieges. Ohne Moskauer Vertrag keine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die nach sehr schwierigen Anlaufjahren, enttäuschenden Anlaufjahren, dann durchaus Vernünftiges zustande gebracht hat. Aber wie wir seinerzeit sagten, keine deutsche Ostpolitik, die nicht im Westen verankert ist. So wie wir dies damals sagten, wohl nicht von allen damals klar genug angenommen, so sage ich heute: Die europäische, ließ westeuropäische Gemeinschaft, zu der wir gehören, muss offen bleiben

Es war die Armee, deren Einheiten zur Sicherung des Rundfunk- und Fernsehgebäudes abkommandiert worden sind. Doch, wie es hieß, man hat vielmehr eine ultralinke Provokation befürchtet. Auch sie ist ausgeblieben. Am Abend brannten in den Fenstern von Stadt und Land Kerzen. Diese Millionen von Lichtern zeugten davon, dass Ungarn mit Würde und Besonnenheit ein neues Kapitel in seiner Geschichte begonnen hat. Die französisch-polnischen Beziehungen haben Geschichte, sogar Barockschlösser im Lothringischen zeugen davon. Nicht immer zeigte sich dieses Verhältnis glanzvoll. Valéry Giscard d'Estaing zog sich massive Kritik zu, weil er als erster westlicher Politiker von Rang Warschau unter dem Kriegsrecht besuchte. François Mitterrand, sein sozialistischer Nachfolger, hat es da einfacher. Er beendete heute seinen Besuch in einem Polen des runden Tisches. Ein Polen, dessen politische Einsicht freilich auch dadurch gefördert wurde, dass es schlicht pleite ist. Gerd Baumgarten aus Warschau. Zu den unumgänglichen symbolischen Gesten gehörte auch ein Rundgang durch das einstige Konzentrationslager Auschwitz, der heute mit einem Besuch in der tausendjährigen polnischen Königsstadt Krakau verbunden wurde. In der dortigen Universität kam es zu einer temperamentgeladenen Diskussion mit Krakauer Studenten, die Mitterrand als Botschafter eines demokratischen Sozialismus feierten. Auf dem Programm des französischen Gastes standen zwei ausführliche Unterredungen mit dem polnischen Stasi- und Parteichef General Jaruzelski. Die zweite dauerte soeben noch an. Aber die politischen Ansichten und Pläne der kommunistischen Führer Polens machen heutzutage nur noch die Hälfte der politischen Wirklichkeit dieses Landes aus. Mit der anderen Hälfte ist der Franzose beim anderthalbstündigen Gespräch mit Lech Wałęsa und den übrigen Wortführern der Gewerkschaft Solidarität näher bekannt geworden. Demokratisch offenherzig, wie Wałęsa sich gern gibt, hat er den Presseleuten hinterher etwas ausführlicher über diesen Meinungsaustausch mit Mitterrand berichtet als seine Mitstreiter. Dabei fiel besonders eine Feststellung auf. Nach seiner, Wałęsas, Überzeugung sei es ihm und seinen Beratern gelungen, den französischen Gast für die wirtschaftliche Konzeption der polnischen Opposition zu erwärmen. Diese Konzeption geht davon aus, dass eine finanzielle Starthilfe des Westens den Ausgangspunkt bilden müsse für die künftige Zusammenarbeit des übrigen Europa mit einem sich auf demokratische Weise verwandelnden Polen. Aber die Opposition Polens wünscht die Finanzhilfe des westlichen Europa nur für solche Reformpläne und Projekte, welche die Unterstützung der polnischen Öffentlichkeit finden. Das heißt mit anderen Worten, keine Kreditaufnahmen mehr für Projekte, die im kleinen Kreise kommunistischer Wirtschaftsexperten ausgekocht werden, deren wirtschaftlicher Nutzen aber nicht nachprüfbar ist. Schon jetzt greifbar sind folgende finanzielle Stützungsmaßnahmen Frankreichs. Ein Betrag von 7,5 Milliarden Francs, der in den kommenden 4 Jahren zur Rückzahlung fällig geworden wäre, wird auf die Zeit nach 1993 verschoben. Des Weiteren sieht ein französischer Hilfsplan für die polnische Wirtschaft 150 Millionen Francs als kurzfristigen und sofort zahlbaren Kredit vor, der an keinerlei Bedingungen geknüpft ist. Ein mittelfristiger Kredit in Höhe von 500 Millionen Francs ist für den Ausbau der polnischen Lebensmittelindustrie und der touristischen Infrastruktur vorgesehen. Am wichtigsten aber ist möglicherweise eine Garantie des französischen Staates für jede Art von Investitionen französischer Unternehmen in Polen. Das Parlament in Slowenien hat eine Verfassungsänderung beschlossen, die der Republik das Recht gewährt, aus dem jugoslawischen Staatsverband auszuscheiden. Dies berichtete heute die Presse des Landes. Der slowenische Parteichef Kučan erklärte auf einer Kundgebung, die offiziellen Beziehungen zur Republik Serbien könnten am besten mit dem Wort eingefroren bezeichnet werden. Die Slowenen wollten nicht in einem Land leben, wo sie politischer oder nationaler Vorherrschaft anderer unterworfen seien. Kučan fügte hinzu, ein Gesprächsangebot von seiner Seite habe die serbische Parteiführung abgelehnt. Dies solle vermutlich grundlegende Wandlungen in Jugoslawien und die Dominanz der serbischen Mehrheit vorbereiten. Der sowjetische Friedensnobelpreisträger Sacharow hat heute bei einem Besuch in den Niederlanden davor gewarnt, dass in seiner Heimat ebenso wie in der Volksrepublik China ein konservativer Rückschlag eintreten könne. In China seien die demokratischen Reformen jetzt zu Ende. In der Sowjetunion gehe der Demokratisierungsprozess weiter. Aber für sein Gefühl viel zu langsam, erklärte Sacharow. Die Führung im Kreml müsse vorrangig die Wirtschafts- und Nationalitätenprobleme lösen, um eine mögliche Katastrophe wie in Peking zu verhindern. Sacharow meinte weiter, in der Sowjetunion beginne die Bevölkerung politisch aktiv zu werden. Man könne sehen und spüren, dass auch hier die Machthaber darüber erschrocken seien. Beim missglückten Start eines DDR-Passagierflugzeugs vom sowjetischen Typ Iljuschin 62 auf dem Ostberliner Flughafen Schönefeld sind heute wahrscheinlich 14 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur ADN sind bei dem Unglück 5 Passagiere getötet worden. 8 Opfer hätten bis zum Abend noch nicht aus dem Wrack geborgen werden können, hieß es. Außerdem sei ein Feldarbeiter ums Leben gekommen. Die Maschine der DDR-Fluggesellschaft Interflug mit 113 Personen an Bord hatte beim Start nicht abheben können und war rund 500 Meter über die Piste hinausgerast, wo sie auseinanderbrach, Feuer fing und ausbrannte. 53 Personen konnten das Flugzeug nach dem Bericht von ADN unverletzt verlassen. 39 der 47 Verletzten befinden sich noch in Krankenhäusern, hieß es bei ADN. Nach Angaben des türkischen Ministerpräsidenten Özal sind seit Anfang Mai 34.000 Volkstürken aus Bulgarien ausgewandert und in der Türkei eingetroffen. Özal hat heute die bulgarisch-türkische Grenze in Kapikule besucht, um sich ein Bild vom Ausmaß des Einwanderungsstroms aus dem kommunistischen Nachbarland zu machen. Die Türkei wirft Bulgarien vor, die türkischstämmigen Bürger zu deportieren. Nach Darstellung Bulgariens ist die antibulgarische Propaganda schuld an dem Exodus. In Bulgarien leben etwa 1,5 Millionen Volkstürken. Nach türkischen Berichten sind bei den Unruhen der vergangenen Wochen mindestens 50 Volkstürken in Bulgarien getötet worden. Annähernd 30 Menschen seien verletzt worden. Die sowjetische Armeezeitung Roter Stern hat sich jetzt mit den Ursachen der Konflikte in den zentralasiatischen Republiken beschäftigt. Zu welchen Erkenntnissen sie dabei gekommen ist, erläutert Klaus Belde. Die sowjetischen Medien veröffentlichen heute neue Einzelheiten über die Hintergründe der jüngsten Unruhen in Zentralasien. Danach wurden die blutigen Zusammenstöße in der kasachischen Industriestadt Novi Usen durch nationale Rivalitäten ausgelöst. In Usbekistan kam außerdem ein starkes islamisches Element hinzu. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur TASS standen sich bei den Krawallen in Novi Usen einheimische Kasachen und zugewanderte Kaukasier gegenüber. Eine Losung der Kasachen habe gelautet, raus mit den Zuwanderern vom Kaukasus. Unter den 56.000 Einwohnern der erst vor 2 Jahrzehnten in der Kaspischen Wüste gegründeten Stadt sind 20.000 Kaukasier, unter anderem Armenier und Aserbaidschaner. Besonderen Hass zogen sich offenbar diejenigen von ihnen zu, die relativ hoch bezahlt in privaten Kooperativbetrieben arbeiteten. Während der Unruhen wurden nicht weniger als 13 kooperative Verkaufsstände vom Mob zerstört. Die Armeezeitung Krasnaja Zvezda dringt zum ersten Mal zu den nationalen und religiösen Wurzeln der Unruhen im usbekischen Fergana-Gebiet vor. Unter Berufung auf Gespräche mit angesehenen Mitgliedern der meschetischen Gemeinschaft gibt der Korrespondent des Blattes folgendes Bild der Ereignisse. Usbekische Extremisten bereiteten schon seit dem Herbst des vergangenen Jahres einen Aufstand gegen die russischen Einwohner und die nach ihrer Darstellung schon 70 Jahre dauernde russische Herrschaft über die Region vor. Den Mescheten als islamischen Glaubensbrüdern und während der Stalinzeit verfolgten Märtyrern war dabei eine wichtige Rolle zugedacht. Zum Ärger der Usbeken lehnten die Mescheten jedoch ab, mit den Aufständischen gemeinsame Sache zu machen. Als loyale Minderheit wurden sie daraufhin verfolgt. Ihr Eintreten für die Russen würde auch erklären, warum sie später ausgerechnet in die Russische Föderation evakuiert wurden. Die Armeezeitung zitiert den ersten stellvertretenden Innenminister Usbekistans mit den Worten, bestimmte Kräfte hätten versucht, eine einheitliche pan-islamische Front zu bilden. Deren wichtigste Aufgabe habe darin bestanden, so wörtlich, mittelalterliche nationalistische Hysterie wiederzubeleben und die europäische Bevölkerung der Republik zu verdrängen. Die Krasnaja Zvezda zieht damit klare Fronten. Auf der einen Seite die europäische, das heißt vor allem russische Bevölkerung der Republik, die zugleich die Macht der Zentrale in Moskau symbolisiert. Auf der anderen Seite nationalistisch-islamische Kräfte, die, Zitat, eine einheimische Variante des Heiligen Krieges führen wollten. Vor diesem Hintergrund macht auch Michail Gorbatschows Äußerung Sinn, in Usbekistan habe der Fundamentalismus seine Zähne gezeigt. Warum die Armeezeitung mit ihrer Veröffentlichung ausgerechnet bis zum Besuch des iranischen Parlamentssprechers Rafsanjani in Moskau wartete, ist eine andere Frage. Zur Innenpolitik. Die CDU-Führung scheint entschlossen zu sein, allen Bestrebungen in den eigenen Reihen, sich doch ein Hintertürchen für Bündnisse mit den Republikanern offen zu halten, einen Riegel vorzuschieben. Auf dem Bundesparteitag der Christlichen Demokraten soll nach vorliegenden Informationen über einen Antrag abgestimmt werden, nachdem jeder, der eine Koalition mit der rechtsextremistischen Partei schließt oder mit ihr darüber verhandelt, aus der CDU ausgeschlossen werden soll. Treibende Kraft bei diesem Unvereinbarkeitsbeschluss ist Generalsekretär Heiner Geißler, der verhindern möchte, dass die SPD den nächsten Bundestagswahlkampf unter der vorgeblichen Alternative Rot-Grün oder Schwarz-Braun führen kann. Informationen von Alfred Schröder. Gegen Ende des Geburtstagsempfangs der CDU für den 65-jährigen Rainer Barzel kam plötzlich noch einmal Schwung in die dahin plätschernden Gespräche der CDU-Prominenz und deren Gäste. DPA hatte gerade gemeldet, dass CDU-Generalsekretär Heiner Geißler seine Partei unter Druck gesetzt habe, indem er einen Unvereinbarkeitsbeschluss des Bremer Parteitags im September forderte. Geißler verlangte, die CDU müsse einen eindeutigen Beschluss gegen jegliche Zusammenarbeit mit den Republikanern, den REPs, fassen. Unionskreise bestätigten im Verlauf des heutigen Abends, Geißler verlange, dass CDU-Mitgliedern bei Verstößen gegen eine solche Parteitagsentscheidung mit Ordnungsverfahren bis hin zum Ausschluss gedroht werden müsse und dies gelte für alle Ebenen. Laut Agenturmeldungen hat Geißler einen entsprechenden Antrag des Parteivorstands gegenüber der Tageszeitung Die Welt bestätigt, die dies in der Donnerstagsausgabe veröffentlichen werde. Der CDU-Generalsekretär begründete, dass die SPD ansonsten den Wahlkampf zur Bundestagswahl 1990 unter der Devise Rot-Grün oder Schwarz-Braun führen werde. Wie aus CDU-Kreisen heute Abend zu hören war, habe Geißler mit seinem Vorhaben die volle Unterstützung des CDU-Vorsitzenden Kohl. Aus der CDU-Fraktion kamen spätnachmittags noch moderatere Töne. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Alfred Dregge, lehnte einen heftigen Kampf mit den Republikanern ab. In einem Rundfunkinterview sagte er, die Hauptgegner seien diejenigen, die die gegenwärtige Koalition ablösen würden, wenn die Christliberalen die Mehrheit verlören. Die türkische Regierung ihrerseits hat sich in dieser Sache jetzt an die Vereinten Nationen gewandt, Pit Klein berichtet. Der Brief des türkischen Außenministers Mesut Yılmaz drückt im Gegensatz zu den Äußerungen von Ministerpräsident Turgut Özal vor ein paar Tagen große Sorge aus. Nehmen Sie sich bitte der Sache an, schreibt Yılmaz an den UN-Generalsekretär, und sprechen Sie darüber in der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Ungefähr 50.000 Bulgaren-Türken sind inzwischen in der Türkei eingetroffen. Die meisten von ihnen sind Kinder und alte Männer um die 90 Jahre. Ihren Berichten zufolge beabsichtigen die bulgarischen Behörden, bis zu 200.000 türkischstämmige Bulgaren wegzuschicken. In der Türkei werden sie offiziell als Deportierte bezeichnet. Und die Regierung in Ankara hat erklärt, sie sei auf 100.000 eingestellt. Im türkischen Fernsehen haben einige Ausgewiesene davon erzählt, dass hauptsächlich Kinder vor ihrer Abfahrt Spritzen zwischen die Zehen bekämen. Sie fürchteten, es seien Todesspritzen. Sie würden sterben und die bulgarische Regierung könnte sagen, da seht ihr, wie schlecht die Lebensverhältnisse in der Türkei sind. Andere äußerten die Angst, die Spritzen könnten unfruchtbar machen. Die Türkei hat sich in dieser Angelegenheit an die Weltgesundheitsorganisation gewandt. Außerdem hat das türkische Gesundheitsministerium Blutuntersuchungen angeordnet. Diejenigen, die eine solche Injektion erhalten haben, geben an, sich danach müde und träge zu fühlen. Im türkischen Gesundheitsministerium wird der Verdacht geäußert, dass der als Mafioso bezeichnete Bekir Çelenk, der seinerzeit aus bulgarischer Haft in die Türkei abgeschoben wurde und 2 Monate später starb, auch eine solche Spritze bekommen haben könnte. Unterdessen hat der türkische Ministerpräsident das Angebot seines Statthalters Denktasch auf Zypern, die bulgaren Türken in der verlassenen nordzyprischen Stadt Varosha anzusiedeln, vom Tisch gewischt. Auch das Angebot der Regierung in Sofia, sich ohne Vorbedingung mit der türkischen Regierung treffen zu wollen, hat Özal abgelehnt. Es kann kein Treffen ohne Vorbedingung geben, sagte Özal in einer Pressekonferenz. Wir haben uns offiziell an Sofia gewandt, um über ein Auswanderungsabkommen zu verhandeln. Wenn Sofia sagt, es will im Beisein der UN-Flüchtlingskommission darüber reden, dann reden wir auch. Aber das hat Sofia bisher nicht getan. Und das wird es auch, wenn es seine bisherige Politik nicht völlig ändert, in absehbarer Zeit nicht tun. In einem solchen Abkommen müsste Sofia sich nämlich eine Bezeichnung für die offiziell nicht existierenden Türken mit bulgarischer Staatsbürgerschaft einfallen lassen, ohne dass dadurch deren Existenz zugegeben wird. Nach dem zweiten Durchgang bei den Parlamentswahlen ist die politische Situation in Polen noch schwieriger geworden. Die Verunsicherung der Menschen zeigt sich schon wieder in Hamsterkäufen. Doch das Vakuum an der Spitze hat auch außenpolitische Folgen. Es ist beispielsweise hinderlich für die Sachverhandlungen mit der Bundesregierung. Und so stellte sich heute in Bonn wieder die Frage, kann der geplante Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Warschau überhaupt noch in diesem Sommer stattfinden? Dieter Kopp. Die Ungeduld wächst, eine Einigung ist noch immer nicht in Sicht. So lässt sich der Stand der Bemühungen beschreiben, die deutsch-polnischen Beziehungen 50 Jahre nach Kriegsausbruch neu zu ordnen. Der Rahmen war einst von den Außenministern beider Länder, Genscher und Olechowski, gesteckt worden. Eine Kette von Verhandlungsrunden der Sonderbeauftragten Teltschik und Kutscha schloss sich an. Frühzeitig hatte Warschau entgegenkommen in den Bonn besonders interessierenden Fragen, mehr Rechte für die deutsche Minderheit, Ortsbezeichnungen, Einrichtung von Kulturinstituten signalisiert. Der Knackpunkt aber, die Wirtschafts- und Finanzhilfe an das hochverschuldete Polen, blieb erhalten. Beim letzten Treffen der Unterhändler am 6. 7. Juni konnte Horst Teltschik ein Gesamtpaket präsentieren, das von einer Ministerrunde unter Leitung des Bundeskanzlers zuvor abgesegnet worden war und das auch von Bundesfinanzminister Weigel mitgetragen wurde. Es enthielt das Angebot, den Jumbo-Kredit aus dem Jahre 1976 in Höhe von 1 Milliarde Mark zu slotisieren, sprich mit den zurückzuzahlenden Mitteln in Landeswährung gemeinsame Projekte in Polen zu finanzieren. Ferner wurde darin das Angebot neuer Hermes-Bürgschaften gemacht und eine Umschuldung nach den Prinzipien vorgeschlagen, die 1987 vom Pariser Club festgelegt worden waren. Die von den Polen gewünschte Sahne auf dem Gesamtangebot, freie Kredite nämlich, konnte Teltschik damals nicht liefern. Warschau, von eigenen innenpolitischen Schwierigkeiten gebeutelt und praktisch ohne handlungsfähige Regierung, hat auf das Angebot bisher nicht reagiert. Zur Stunde ist es nicht einmal gewiss, ob Kutscha, ein Mann Rakowskis, von dem niemand weiß, wie es um seine politische Zukunft überhaupt bestellt ist, verabredungsgemäß in der nächsten Woche nach Bonn kommt. Ob es dann das letzte Treffen der Unterhändler wäre, muss gleichfalls mit einem Fragezeichen versehen werden. Der Verhandlungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, formulierte es heute Regierungssprecher Klein. Wir sind noch nicht so weit, dass wir etwas schriftlich fixieren können, fügte er hinzu. Und auch, dass die Verhandlungen vernünftig und zur beiderseitigen Zufriedenheit beendet werden müssen, wenn die Voraussetzungen für einen Besuch des Bundeskanzlers in Warschau erfüllt sein sollen. Dazu wird es, wenn nicht alles täuscht, notwendig sein, dass auch Bonn sich noch einmal bewegt, dass es sich flexibel zeigt, auch und gerade in Abstimmung mit den westlichen Partnern, die von Kohl und Genscher jetzt in Paris und Washington konsultiert werden. Wenn der für den Kanzlerbesuch vorgesehene Termin im Juli gehalten werden soll, bedarf es einer großen Kraftanstrengung. Wann Bundespräsident von Weizsäcker nach Polen reist, ist ohne dies wieder völlig offen. In Jugoslawien, meine Damen und Herren, macht die Nationalitätenfrage, ein Sprengsatz für die Einheit des Landes, wieder Schlagzeilen. Diesmal sind es keine Auseinandersetzungen zwischen Serben und Albanern, obwohl Zusammenhänge bestehen, die sich an der politischen Front bemerkbar machen. Es ist die alte Furcht vor der Übermacht der Serben, die im reichsten jugoslawischen Bundesstaat Slowenien zu der Überlegung geführt hat, sich vom Bund der Kommunisten in Belgrad zu lösen. Gustav Schalupa. Slowenien, die westliche und am höchsten entwickelte Teilrepublik Jugoslawiens, hat nach langem Zögern eine klare Entscheidung getroffen. In der vom slowenischen Republikparlament beschlossenen Änderung der Verfassung wurde ausdrücklich das Recht auf den Austritt aus jugoslawischen Föderation und das Selbstbestimmungsrecht Sloweniens festgehalten. Wir sind...